Erster Meselemja war ein Torhüter. Er kam aus der Familie Korah. Zweiter Meselemja hatte Söhne. Sacharja war der erste Sohn. Jediael war der zweite Sohn. Sebadia war der dritte Sohn. Jatniel war der vierte Sohn. Dritter Elam war der fünfte Sohn. Johanan war der sechste Sohn. Eljunai war der siebente Sohn. Vierter Obededom hatte auch Söhne. Semaja war der erste Sohn. Josabad war der zweite Sohn. Jo war der dritte Sohn. Sachar war der vierte Sohn. Netanel war der fünfte Sohn. Fünfter Amiel war der sechste Sohn. Issachar war der siebente Sohn. Pegulethai war der achte Sohn. Gott segnete Obed-Edom. Sechster Semaja hatte auch Söhne. Sie waren Anführer in ihrer Familie. Sie waren starke und mutige Männer. Siebter Die Söhne von Semaja hießen Otni, Raphael, Obed und Elsabad. Ihre Brüder Elihu und Semachja waren auch starke Männer. Achter Alle diese Männer gehörten zur Familie von Obed-Edom. Sie und ihre Söhne waren gute Arbeiter. Insgesamt waren es 62 Männer. Neunter Meselemja hatte 18 Söhne und Brüder. Sie waren alle starke Männer. Zehnter Hosa war aus der Familie Merari. Sein Sohn Simri war der Anführer. Er war nicht der erste Sohn, aber sein Vater wählte ihn aus. Elfter Hilkia war der zweite Sohn. Tebalja war der dritte Sohn. Sacharja war der vierte Sohn. Hosa hatte insgesamt 13 Söhne und Brüder. Zwölfter Diese Gruppen von Torhütern hatten Aufgaben am Tempel. Die Anführer arbeiteten dort genau wie die anderen Männer. Dreizehnter Sie warfen das Los für jedes Tor. Das machten sie für kleine und große Familien. Vierzehnter Das Los für das Tor im Osten fiel auf Selemja. Sein Sohn Sacharja war ein kluger Berater. Er bekam das Tor im Norden. Fünfzehnter Obed-Edom bekam das Tor im Süden. Seine Söhne passten auf das Vorratshaus auf. 16. Hosa bekam das Tor im Westen. Er bewachte auch das Salleche Tor an der Straße. Die Wachen standen nebeneinander. 17. Im Osten standen jeden Tag 6 Leviten. Im Norden standen 4 Leviten. Im Süden standen 4 Leviten. Am Vorratshaus standen 2 Leviten. 18. Im Westen am Papa standen 4 Männer an der Straße. 2 Männer standen direkt am Papa. 19. Das waren die Gruppen der Torhüter. Sie kamen von Korah und Merari. 20. Andere Leviten passten auf die Schätze im Tempel auf. Sie bewachten die Geschenke für Gott. 21. Ledan war ein Gersoniter. Seine Söhne waren die Anführer der Familien von Ledan. Jehiel gehörte dazu. 22. Die Söhne von Jehiel hießen Setam und Joel. Sie bewachten die Schätze im Tempel des Herrn. 23. Es gab auch Männer von Amram, Jisa, Hebron und Uziel. 24. Sebuel war der oberste Aufseher über die Schätze. Er war ein Enkel von Mose. 25. Seine Verwandten kamen von Elisa. Das waren Reabja, Jesaja, Joram, Sichri und Selomit. 26. Selomit und seine Brüder bewachten alle heiligen Geschenke. König David und die Anführer gaben diese Geschenke. 27. Die Soldaten brachten Dinge aus dem Krieg mit. Sie gaben diese Dinge für den Tempel. 28. Auch Samuel, Saul, Abner und Job gaben Geschenke. Selomit und seine Brüder passten auf alles auf. 29. Kenania und seine Söhne waren Beamte und Richter. Sie arbeiteten für Israel außerhalb des Tempels. 30. Hasabja und seine Brüder waren 17.00 starke Männer. Sie arbeiteten westlich vom Jordan für Gott und den König. 31. Jeria war der Anführer der Familie Hebron. Im 40. Jahr von David suchte man starke Männer in Jasa. 32. Jeria hatte 2700 starke Verwandte. König David gab ihnen Aufgaben bei den Stämmen Ruben, Gad und Manasse. Sie arbeiteten für Gott und den König.